Kundgabe 643. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.10.1938. Ringen um Willenskraft. Unterordnen unter Gottes Willen. Sehet, wie mächtig in euch der Drang ist nach Vollendung, so ihr nur einmal den rechten Weg beschritten habt. Ihr werdet dann aus innerem Antrieb der Seele Gehör schenken. Ihr werdet ihr behilflich sein, so sie sucht, sich mit dem Gottesgeist zu vereinen. Und ihr werdet alle Mittel anwenden, zur Höhe zu kommen. Denn es spricht in euch die Stimme des Herzens, die ich selbst tönen lasse, auf das ihr zu mir findet. Und so ist euer Weg auf Erden in ständiger Verbindung mit mir ein leichter und segensreicher. Denn inmitten aller Gefahren der Außenwelt erinnert euch diese Stimme immer wieder an eure eigentliche Aufgabe. Siehe, mein Kind, in deinem Herzen erklingt die Stimme so oft und mahnet dich, unausgesetzt geistig tätig zu sein. Und es gehen dir immer wieder Lehren zu, die dich ausreifen sollen zu dir bestimmten Erdentätigkeit. Es werden noch hohe Anforderungen an dich gestellt werden, doch du wirst erstarken an Wille und Glauben. Und somit wird dir stets die Kraft zugehen von oben, die du zu deiner Erdenarbeit sowohl geistig als auch irdisch benötigst. Wenn dich der Körperzustand so oft an der Erde halten will und du schwer den Weg nach oben findest, so bedenke, dass ein Ringen die Willenskraft stärkt und vermehrt und dass somit auch solchen Stimmungen die Seele unterworfen sein muss, eben zu ihrer Vollendung. Das himmlische Paradies wird euch vollauf die schweren Erdentage vergessen lassen. Und ihr werdet auch verstehen, warum alles so sein musste, wie es war. Und ihr werdet dem Schöpfer danken, der euch lenkte in seiner Weisheit. Siehe, mein Kind, wohl dem, dessen Wille sich zu unterordnen vermag meinem Willen. Dem das Ringen auf Erden diesen Erfolg einbringt und der in Erfüllung meines Willens stets seine höchste Befriedigung sucht. Ihm werden auch die Tage auf Erden leicht werden, denn seine Zuversicht ist groß, dass mein Wille ihn recht lenkt. Bemühe dich stets, dich in den Zustand zu versetzen, in dem du dich mir willenlos hingibst. Dann wirst du meine Verheißungen fassen und ihrer würdig werden. Denn ihr Menschen sträubt euch noch allzu sehr gegen meine Anordnungen. Ihr wollet noch sehr oft eure eigenen Wege gehen und überlasset euch nicht völlig der führenden Hand eures Vaters. Der leiseste Widerstand erschwert euch das Leben auf Erden beträchtlich. Denn dann muss der Vater im Himmel euch mahnen und euch Misshelligkeiten schicken, auf das ihr gesundet an eurer Seele. Sehet daher in jeder Unpässlichkeit immer nur die liebende Sorge des Vaters, der euch gefügig machen will, auf das ihr in seinem Willen bleibet, der euch endlich in alle Herrlichkeiten einführet, so ihr euch ihm rückhaltlos unterstellet. Amen.